Mann, dieser Rap lässt mir keine Ruhe. Ich will jeden Tag neue Schuhe, jeden Tag neues Outfit, bis hin zum nächsten Auftritt. Hörst du, wie der Flow trifft? Ich glaub, ich zieh nach Königsberg und kauf mir eine Krone. Deine erste Line ist, ich schieß mir in den Kopf Schmuck. Ich schock dich mit Rhymes, Lines, die dich durchstreichen. Die gehen über Leichen und auf dich scheißen. Denk dir, ich bin dumm oder was ist der Grund? Ich frag mich, warum hab ich nur mich? Vielleicht lieb ich dich oder hasse dich. Schreib ein Gedicht im Sinne von Rap und merk, ich schaff's nicht mehr. Mach meine Seele leer. Du kriegst ein Beweis, ich zerreiß dein Scheiß und hoffe, du weißt, dass ich ACK heiß. Fuhr Schweiß am Mike. Mein, du bist allein, ich bin am Rhyme. Du bist am Wein, check die Vergleiche. Ich rap hier nur für Reiche, will frei sein wie eine Amsel, Drossel, der Fink bis zum Star. Solange rap ich meine Initialien und diesen AZK.